Abend. Radio, am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer. Beste Disco Music. Stay right where you are. And now, here's your DJ's most hated record of the week. Oh my God, no. Nachtschwärmer, heute haben wir da jede Stunde ein Gewinnspiel. Ganz viel Spaß. Und ihr kennt ja diesen Damenschuhverkäufer. Ey, komm, mach deine Ansage selbst. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. 1 AM, Caesar, 22:12 Uhr. Nimm 2, Charlie 2000 und Blue Box Banking. Geht ab wie eine Rakete. Ja, he's 17, here we go. You can call me for the pain. Call me on the phone or on the mental plane. I'll be the bitch you need. I contain what you came for. Call me that karma to destruct the dancehall. Rise to the top, never stop, drop like cream. You bring the body and I'll bring the steam. You bring the body and I'll bring the steam. Like a wave going out while the tide's in. Pressure from a delicious heart, and that's an easy smooth with the move to soul dry or greasy. Here is your harmony, here is your friend. Kindred spirit of ethereal blend. You wanna go on a journey, sure. I'll take your body on a mystery tour. Gehen ganz hart ran, die Jungs, ah? Ja? E17, 22:15 Uhr und kurz nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel heute. Und El, an dich habe ich eine Bitte, El Bundy. Komm, tu dich mal ein bisschen zusammenreißen, ha? Komm, zeig mal, dass du Anstand hast. Ich brauche niemandem zu gefallen. Ich habe eine schrecklich nette Familie. Ja, vor allem die Betonung liegt bei schrecklich, ha? Ja? The base of opportunity for the world. Party, freitags von 22 bis 2 Uhr. Wir tanzen G und ein ganz besonders schönes Fräulein sie. Wow, wow, wow. Through the night. Die Dreams, das ist der Remix von La Bouche. Oder La Boum, die Fete, wer kann sich noch erinnern? Ha? Uhr am Freitagabend. Hallo, wer sich zugeschaltet hat, der ist nämlich ein echter Nachtschwärmer. Hey, Sie, nicht aufs Klo gehen. Wollte nicht, nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Alles verharrt in Grundstellung. Of Highland. The wind in my hair, hear the sound on the mountain of Highland. Lots of music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. 22 und 31 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen, wünschen weiterhin gute Fahrt. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und El, du bist heute so gut aufgelegt. Was ist heute los? Mann, Mann, Mann. Heute haben wir einen fröhlichen Tag. Keine Handgreiflichkeiten, kein Streit. und keinen Beischlaf mit unseren Frauen. Also werde ich etwas tun, was ich normalerweise nicht tun würde. Ein Deo benutzen? Das ist Erwann. Ich kriege ja doch kein frisches Hemd. Gleich geht's tierisch ab. Hä? Kambodscha. Original gesungen von Kim Wilde ehemals. Das Gewinnspiel ist liegt in der Maschine. Und ab heute ist immer dabei der Begleiter in dieser Sendung Bluebox Banking von der Badischen Beamtenbank nach Schirmer. Und da gibt es dann nicht heute, aber sonst einiges mehr zu gewinnen als sonst. Das wird noch vorbereitet, aber immer schön dabei bleiben. Das wird ganz interessant. Wir sind wieder da. Wahnsinn. Der Blue Box Club und Charlie 2000, die frei mit Zukunft. Everybody talk about pop music. Okay. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Und los geht's. Wir suchen 5 Interpreten. 01388000. Hey. 22.41 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel. Und meine Leitungen glühen schon, aber viel zu wenig. Nachtschwärmer, ruft an. Bringt die Leitungen total zum Glühen. Ich gehe mal kurz rein. Oh, hallo. Hallo, wer spricht denn da? Dankeschön, das genügt. Uhr 44 bis gleich um hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Da kommen noch einige Hämmernachtschwärmer. Aber ihr müsst anrufen, dass er euch einklingt im Telefon. Bringt die Leitungen zum Schwitzen. One, two. I didn't reach the sensation. back. So just lay back and enjoy. Gewinnspiel. Jetzt bin ich noch ein Knaller, aber dann möchte ich es wissen. Das ist Charlie in Aktion. Wer zum Teufel ist Charlie? Jeden Freitagabend nur bei. Das zur besten Sendezeit, unglaublich. Hallo, jetzt habe ich dran. Ganz aus dem Süden, den Dirk aus Breisach. Er ist 18. Hallo, Dirk. Hallo. Was machen wir am Freitagabend, außer Radio hören? So, nicht viel, so Radio hören, Charlie 2000 halt. Alles klar. So, fünf Interpreten für uns. Also ich habe erstmal Fun Factory. Fun Factory, ja. Dann Item G. Ja. Loft, richtig. Das, bitte. Wie heißt jetzt? Prodigy, genau. Wakefield Saturday Night. Das ist richtig. Bleib dran, Dirk. Das gibt eine CD. Power Play. Alle anderen bitte auflegen. Power. Everybody, let's go on a party. Come on, everybody. muss ich den starken Song abkürzen. Meine Werbung. Traffic Light ist das. Vom DJ-Kollege rausgebracht aus Karlsruhe. Also, alle Achtung, ne? Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Liveband Down to the Bone. Nachtwerk, die Live-Rock-Kneipe in Breisach im Freizeitcenter. Nachtwerk, it's really live. Doch irgendwie. Reinhard Fendrich. Seine Lieder treffen mitten ins Herz. Seine schönsten Balladen gibt es jetzt auf einem neuen Album. Lieder mit Gefühl. Die neue CD von Reinhard Fendrich. Mickey und Mallory lieben sich. Aber wenn ihre wahre Natur durchschlägt, wäre Selbstmord ihnen im Wege zu stehen. Natural Born Killers. Für CNN der absolut beste Film von Oliver Stone. Natural Born Killers. Keiner kann ihnen entkommen. Ab jetzt im Kino. Radio Regenbogen und Media Plus in Freiburg präsentieren Joe Cocker. Joe Cocker in der Stadthalle Freiburg. Achtung, das Konzert ist ausverkauft. Hot time, summer in the city. Ein super Konzert mit Joe Cocker wünscht Media Plus in Freiburg. Joe Cocker, Montag, 31. Oktober, Stadthalle Freiburg. Das bringt Spaß und geht voll ab. 4 Stunden, Charlie 2000 von 10 bis 2. Und immer dabei Blue Box Banking, Forever Young. Hier ist DJ Bobo. Oh.

aggressiver als Mandingo, schockierender als hinter der grünen Tür, erotischer als Deep Throat, der alle Jeans platzen lässt. Die doofe Witze-Ecke. Ja, am Strand unterhalten sich zwei Männer. Da zeigt der eine auf ein Mädchen und sagt, dieses süße Geschöpf hat eine ganze Nacht damit zugebracht, sich verzweifelt gegen meine Hotelzimmertür zu werfen. Sie Glücksbild. Und haben Sie sie reingelassen? Unsinn! Ich habe sie nicht rausgelassen. Oh je, L. Wer hat das gefallen, L? Das kann ich ja fast nicht glauben. Und jetzt will ich Ruhe. Kein Winsler, kein Puster, kein Pieps. Charlie 2000 ist dran. Ja, genau. Rock me steady. Steady. Rock me steady. Starschimmer, die sich noch zugeschaltet haben. Ihr seid vollkommen richtig. 23.19 Uhr wird's gleich und jeden Freitag von 22 bis 2 Uhr Partytime mit einem Charlie. Einschalten. Und zwar das schärfste Programm gibt's bei uns. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Hi, hi, hi, hallo. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt. Aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Nachschimmer jetzt. Kommen nochmal die Termine vom lieben Charlie. Morgen ist Partytime. Das ganze Wochenende eigentlich. Morgen zum einen Weitingen, das ist in der Nähe von Horb in der Festhalle. Dann die große Anlage steht in Denkingen, das ist in der Nähe von Speichingen-Rotzweil in der Festhalle. Dann auch Elsass, Beinheim wieder mal, das ist eine riesengroße Halle. Am Sonntag geht's nach Weißweil, da ist der Musikverein, ich habe gerade das hier stehen. Da haben wir Kilby in Weißweil. Da gibt's also alles Mögliche, auch tagsüber und abends ab 20 Uhr. Da bin ich da. Weißweil, Nähe Kaiserstuhl, Europapark. Einlass jeweils 20 Uhr. Am Montag bin ich auch selbst in Deilingen. Das ist zwischen Schömberg, also südlich von Balingen, Schömberg-Rottweil. Fährt mal über die B27 und dann ist direkt Deilingen da. Und da steigt mal die höllische Party. Eine Woche später, Freitag, 4. November, Unterjessingen. Ne, Rottenburg, Tübingen, Festzelt. Samstag, 5.11. Altenheim bei Offenburg. Dann Wurmlingen. Das ist in der Nähe von Rottenburg, Tübingen auch. Und Hunsbach im Elsass. Alle, die letztens Wochenende da waren, sei es zum einen in Freudenstadt, zum anderen in Trochtelfingen, in Deilingen, Altenheim, denen, die grüße ich alle. Und gebe ihnen doch das Mikrofon in die Hand. Shake hands. Dann ist da noch was, und zwar vom Blue Box Banking Club. Morgen Abend in der Heidelberger Diskothek normal ab 22.30 Uhr. Der wohl derzeit weltbeste House-DJ, so meint das Viva TV, aus England, Carl Cooks. Und es empfiehlt sich dringend, die Karten im Vorverkauf zu besorgen. Der Andrang dürfte nach dem Universe Rave in München extrem stark sein. Kann also passieren, dass ab 11 die Türen dicht sind. Verkauft werden die Karten bei Goa Records in Mannheim Q216 morgen ab 10 Uhr oder heute Abend noch in der Diskothek Normal. Ist bis 3 geöffnet. Anlass für das Supergastspiel von Carl Cox ist übrigens die Neueröffnung des Goa Plattenladens in Heidelberg, der nächste Woche eröffnet wird. Außerdem im Zuge der Feiertage oder des Feiertages. Na, Montag ist eigentlich auch schon ein Feiertag. Eh? Wir machen viel verlängertes Wochenende. Ich nicht, habe ich schon mal gesagt. Das Bluebox-Wochenende normal geht weiter am Sonntag. Die Breakbeat-Generation ist ab 16 Uhr dran mit DJ Jonathan. Also endlich auch ein ganz normales Wochenende für Leute unter 18. Und am Montag, Smile aus, präsentiert von Bluebox, Banking und Goa Records, DJ Zimbom und der Live-Act Nostrum aus Köln servieren Acid House vom Feinsten. Und wer immer noch nicht weiß, wo das normal ist, Heidelberg, Robach Süd, das liegt in der B3 zwischen Heidelberg und Leimen. Be my baby. Spezial bei Radio Regenbogen. And the beat goes on. Thank you. Marco und sein Love Song. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. 23 Uhr und 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldungen. Weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel. Papa Tell. Schon wieder in den totalen Wahnsinn. Dann zockt der Mob, dann steppt der Wind, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brummt. Radio Games, das Gewinnspiel für den hellen Nachtschwärmer. Jetzt kommt wieder ein Zusammenschnitt und wir suchen 5 in der Brenn. Und ich habe es ein bisschen schwierig gemacht. Es sind Songs dabei, die waren alle mal ziemlich Nummer 1, aber vor ein paar Jahren. Hä? Okay, wollen wir mal sehen. Say boots upside your head, say boots upside your head. his DJ. What's that? It's number one. Hey, his DJ. What's that? It's number one. Stop. Call the tanz. Oh, don't do it. Do it. Do it. Baby. Little Diamond. 23:43 Uhr, hier ist unser Gewinnspiel 0138 8000. Ruf mich bitte an. Wer 5 Interpreten weiß. Precious little diamond. Let it come to you. Precious little diamond. I give it all to you. Jetzt zeigt sich, wer nächster Nachtschwärmer ist. 5 in der Dritte, 0138 8000. Oh, yeah.